Ima Herta, der Podcast der Berliner Morgenpost, WM-Edition. Besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen. Insofern herzlich willkommen zur Sonderausgabe, wenn man so will, des Immer härter WM-Podcasts. Die Kollegen hatten es versprochen, wenn sich in der Causa Joachim Löw etwas tut, dann melden wir uns nochmal außerplanmäßig. Seit Dienstag wissen wir, Joachim Löw bleibt weiter Bundestrainer. Nach 6 Tagen Bedenkzeit hat er sich entschieden, ich mache weiter. Ich habe irgendwo schon die Zeile gelesen, vorwärts in die Vergangenheit. Es ist eine ziemlich knifflige Frage, ob das der richtige Schritt ist für den deutschen Fußball. Darüber wollen wir natürlich ein bisschen sprechen. Mein Name ist Jörn Lange. Ich begrüße mir gegenüber Yannick Höppner. Hallo Yannick. Guten Tag. Wie sieht's denn aus, Yannick? Hat dich Löws Entscheidung noch überrascht? Ein bisschen, würde ich sagen. Nicht wahnsinnig. Es hat sich ein wenig abgezeichnet, wenngleich ich letzte Woche noch gesagt habe, die Mimiken deuten darauf hin, dass es eher auf Trennungen geht. Aber ich halte es da so, wie ich es letzte Woche auch gesagt habe, nämlich mit dem EM-Titel hat Löw eigentlich nochmal ein großes Ziel, was er bisher noch nicht erreicht hat. Definitiv. Der DFB hat eine Pressemitteilung herausgegeben, darin kommt auch Joachim Löw zu Wort. Ich möchte mit ganzem Einsatz den Neuaufbau gestalten, sagt er. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das der DFB weiterhin geschlossen in mich setzt. Und ich spüre trotz der berechtigten Kritik an unserem Ausscheiden auch generell viel Rückhalt und Zuspruch. Das ist tatsächlich so, auch in der Bevölkerung. Es gab eine Forsa-Umfrage, die hat ermittelt, 48% der Bevölkerung waren eigentlich dafür, dass er weitermachen soll, 37% dagegen, der Rest unentschlossen. Das ist für das schlechteste WM-Abschneiden der deutschen Historie eigentlich gar nicht so ein schlechter Wert, ne? Ich persönlich muss sagen, ich finde das Prozedere schon etwas merkwürdig. Also eigentlich hat man sich in der Autoflex-Schneise in Frankfurt ja auf die Fahne geschrieben, wir wollen eine umfassende Analyse. Und normalerweise wird man ja sagen, erst kommt die Analyse und wenn man dann vielleicht auch feststellt, dass das Personal nicht das Richtige war, dann zieht man Konsequenzen. In diesem Fall ist es jetzt andersrum. Man entscheidet sich erstmal klar pro Jogi Löw und die Analyse wird jetzt der nächste Schritt sein. Die soll kommen bis zum nächsten Länderspiel. Ist er vielleicht auch nochmal ein triftiger oder ein klarer Hinweis darauf, dass der DFB nicht wirklich eine Alternative hatte? Naja, zumindest ist das jetzt im Fall Löw so. Die Konsequenzen können natürlich nach der Analyse auch noch andere Personen treffen, sowohl in der Mannschaft als auch im Betreuerstab. Das bleibt mal abzuwarten. Man muss natürlich auch sagen, diese Forsa-Umfrage, so richtig überraschend ist die auch nicht. Wir haben große Erfolge gefeiert in den letzten Jahren mit Löw. Dass die Bevölkerung ihm das verzeiht, ist nachvollziehbar. Ja, die offizielle Reaktion aus der Mannschaft, geäußert von Kapitän Manuel Neuer, fiel erstmal positiv aus. Das stimmt. Er hat gesagt, ich freue mich, dass wir mit Jogi Löw unseren lange Zeit eben sehr erfolgreichen Weg fortsetzen können. Und ich habe das Vertrauen, dass wir gemeinsam wieder zu unserer Stärke finden. Dass wir wieder zu unserer Stärke finden, das klingt immer so ein bisschen, als glaube man selber nicht mehr so richtig dran oder man hätte seinen Zenit vielleicht doch schon ein bisschen überschritten. Aber wir wünschen es uns natürlich. Ja. Aber stimmt, hat schon ein bisschen was Durchhalteparoliges. Andere Nationalspieler teilen diese Meinung vielleicht auch gar nicht unbedingt. Die FAZ hat am Dienstag berichtet, dass einige Nationalspieler durchaus Kritik äußern. Sie nennen zwar keine Namen, aber um mal so ein paar Schlagworte in den Ring zu werfen, es ist die Rede von einer gewissen Sorglosigkeit in der sportlichen Leitung. Außerdem sei der Leistungsgedanke ausgehebelt worden und das hätte zu einer Spaltung in der Mannschaft geführt. Etablierte seien bevorzugt worden und so weiter und so fort. Das klingt einerseits nachvollziehbar. Auf der anderen Seite muss man ja auch festhalten, das hat es in der Ära Löw auch schon vorher gegeben. Ich denke an Miro Klose, der irgendwie teilweise desaströse Spielzeiten hatte beim FC Bayern und dann trotzdem bei Turnieren ganz unumstritten irgendwie die erste Wahl im Sturm war und auch überzeugt hat. Bastian Schweinsteiger ist ein anderes Beispiel, der war auch nicht immer in Topform, wurde dann trotzdem, war trotzdem gesetzt. Das stimmt, da gab es auf der anderen Seite aber auch noch nicht diese ganze andere Spielergeneration, die wir jetzt im Fall der Sotschi-Gewinner hatten, die dort nach oben gedrängt haben. Das waren einzelne Spieler. Von daher bleibt es schon auch sehr interessant abzuwarten, wie Joachim Löw, wenn er jetzt weitermacht, wie konsequent er in seinen Entscheidungen sein wird. Ja, er wird die Weichen sicherlich ein bisschen auf Zukunft stellen müssen und auf jüngere Spieler setzen. Ja, insbesondere Kimmich, Werner, Sané, Süle, Brandt, Goretzka. Es gibt ja doch einige, die Druck gemacht haben und vielleicht zu Unrecht ein bisschen zu wenig Spielzeit bekommen haben bei dieser Weltmeisterschaft. Und diese Spieler, da wird es darum gehen, die bis zur Europameisterschaft wirklich fest ins Team einzubauen. Und wer dafür dann nicht mehr im Kader ist. Oder wer vielleicht auch vorher selber sagt, ich weiß, ich leistungsmäßig komme ich da nicht mehr mit. Ja, das wird man sehen die nächsten Tage. Ein paar knifflige Entscheidungen wird es da mit Sicherheit geben. Also bei Jerome Boateng habe ich jetzt schon gelesen, er sagt, ich fühle mich keineswegs über den Zenit. Toni Kroos ist ein anderer Fall, der ist jetzt auch noch nicht im Verdacht, irgendwie dem Rentenalter nahe zu sein. Gilt als einer der unumstritten besten Mittelfeldspieler der Welt. Will man auf den jetzt verzichten? Also das sind schwierige Fragen. Aber vielleicht kommt es auch nicht nur auf das Team an, was auf dem Platz stehen wird, sondern auch auf das Team, um das Team herum. Durchaus. Es gab ja Berichte, dass die Co-Trainer Schneider und Sorg Löw vielleicht nicht so oft mal ein Veto gegeben haben in seinen Entscheidungen, sondern eher auf seiner Welle mitgeschwommen sind. Hansi Flick, so heißt es, habe ihn da deutlich mehr gefordert. Ich persönlich finde es schwierig, das aus der Ferne zu beurteilen, aber wenn man die WM beobachtet hat, kann man das ein Stück weit nachvollziehen. Auch die Personalie Oliver Bierhoff wird sicherlich diskutiert werden. Ihr habt das alle mitbekommen. Die Frage nach dem WM-Quartier hat uns ganz schön auf Trab gehalten oder das DFB-Lager ganz schön auf Trab gehalten. Vielleicht ist dieses ganze Konstrukt rund um die Nationalmannschaft ein bisschen zu aufgebläht auch. Also da gibt es bestimmt verschiedene Hebel, an denen man ansetzen kann. Vielleicht muss ich in diesem ganzen Konstrukt um Löw herum ein bisschen was ändern, auch einfach um diverse Gewohnheiten mal aufzubrechen. Ja, bei der WM, das hatte ja alles doch schon ein bisschen was von Selbstgefälligkeit. Du hast es ein bisschen eher auch schon angesprochen, dass man so ein bisschen selbstzufrieden ist auch. Und ja, da kann man mit einem neuen, also nicht nur mit neuen Spielern, sondern auch mit einem neuen Betreuerstab auf jeden Fall neue Impulse setzen. Muss man vielleicht auch. Wir können ja mal ein bisschen abwägen. Also, einem fallen sicherlich ein paar Argumente dafür ein, warum Löw bleiben sollte. Auf der einen Seite hat er oft genug bewiesen, dass er als Trainer richtig gute Fähigkeiten hat. Ich glaube, an seiner Fachkompetenz gibt es nicht so wirklich Zweifel, auch wenn es in Detailfragen oft kontroverse Meinungen gab. Außerdem ist er sicher zweifelsohne ein guter Repräsentant des deutschen Fußballs nach außen hin. Er hat aus diesem teutonischen Rumpel- und Kraftfußball ein richtig ansehnliches Spiel gemacht, kommt auch als Typ gut rüber, verpasst dem deutschen Fußball und Deutschland generell einfach ein ganz gutes Image. Ja, und man muss letztendlich auch festhalten, es gab schlicht wenig Alternativen. Ja, sehe ich genauso. Christian Streich wurde gehandelt, ist jetzt, also von Joachim Löw weiß man ja, der kann Titel gewinnen und Christian Streich, der kann Abstiegskampf. Also die Spanne war doch recht groß. Es fehlt den Alternativen, dass irgendwann vielleicht mal der Name Klopp kommen könnte. Das ist sicherlich so, aber es wäre jetzt zu früh. Von daher, keine Alternativen ist korrekt. Genau, ja. Die deutschen Top-Trainer stehen alle in Amt und Würden sozusagen auf Klubebene. Ja, aber es gibt natürlich auch einige Punkte, die gegen Löw gesprochen haben. Eben genau diese Fehleinschätzung, die er getroffen hat. Diese Selbstherrlichkeit, man hatte ja schon fast das Gefühl, es ist ein bisschen arrogant auf und neben dem Platz. Man erinnert sich an Joachim Löw mit Sonnenbrille am Strand von Sotschi. Ist die Frage, wird er in Katar auch noch mit Sonnenbrille rumlaufen? Ich vermute schon, das hat wahrscheinlich eher mit der Witterung zu tun. Aber trotzdem hatte man eben dieses Gefühl, diese Selbstherrlichkeit, das war ein bisschen zu viel. Ja. Wahrscheinlich hat auch bei ihm ein bisschen diese letzte Gier einfach gefehlt. Naja, und Kritiker werfen natürlich auch berechtigte Fragen auf. Zum Beispiel, also warum funktionieren Spieler wie Leroy Sané und Ilkay Gündoğan bei Pep Guardiola in Manchester wunderbar, haben sich da wirklich zu internationaler Klasse, zur Weltklasse aufgeschwungen, aber im Nationalteam klappt das nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, wo man den Turnierverlauf von Julian Brandt gesehen hat, der sich in wenig Spielzeit sehr hervorgespielt hat und der hat trotzdem auch im letzten Gruppenspiel keinen Einsatz von Anfang an bekommen, dass wahrscheinlich auch ein Leroy Sané, selbst wenn er mitgefahren wäre, wenig Spielzeit bekommen hätte. Eine Sache, die sich zwingend ändern muss. Auch das Vertrauen schenken den jungen Spielern. Ganz sicher. Ob und wie richtig die Entscheidung pro Löw war, das wird sicher die Geschichte zeigen. Das nächste Länderspiel steht schon am 6. September gegen Frankreich an. Und den nächsten Immer härter Podcast, den gibt es schon am morgigen Mittwoch. Bis dahin. Immer härter, Der Podcast der Berliner Morgenpost, WM-Edition.